Wobei der Schaden, den wir damals da angerichtet haben, der war schon groß. Das war jetzt mal unabhängig davon, ob die Forderung Sinn macht oder nicht, aber wir haben Polen schon ziemlich aus den Fugen gerissen. Also normalerweise hast du ja, wenn du einen Staat marxistisch umkrempelst, kommunistisch umkrempelst, musst du ja einen Haufen Intelligenzia und so loswerden. Und die Sowjetunion hat ja Polen danach übernommen, aber die Deutschen hatten halt dann schon sozusagen alles, was vorher in der Gesellschaft irgendwie Rang und Stellung hatte, alles, was irgendwie Elite in der Gesellschaft war, halt auch größtenteils umgebracht. Und dann war ein Überläuferregime dort und dann war das Überläuferregime auch diskreditiert und dann kam das Sowjetregime. Das war schon, krass, wenn du dir überlegst, was das mit einer Gesellschaft machst, wenn du innerhalb von ein paar Jahren dreimal sozusagen die Führungsriege komplett austauscht. Ja, Polen ist aber seit knapp 300 Jahren eigentlich konsequent von allen in einem riesigen europäischen Rudelbums immer durchgenudelt worden. Also ja, muss man sich halt angucken. Ne? Die hatten halt ihre Hochphase so mit der so 1650, da war das alles gut bei denen, da waren die eine europäische Supermacht. Ne? Und dann gab es halt die erste Polenteilung, dann gab es die zweite Polenteilung und dann sind die Nachbarstaaten mit Polen ganz schön Schlitten gefahren. Ne? Und das ging halt relativ lange. Ja, und wir sollen jetzt eine Trillion zahlen. Ja. Aber 50% der Polen wollen das auch nicht. Also. Ich muss mir das gerade wirklich so vorstellen, wie bei Austin Powers, wenn dann so Merkel mit ihrem Kabinett da sitzt und dann kommt halt so ein Bildschirm mit dem polnischen Präsidenten und er sagt dann, wir fordern eine Trillion Dollar. Und dann hält er sich so den kleinen Finger an die an den Mundwinkel und Angela Merkel und das ganze Kabinett lachen ihn dann aus. Die Frage ist halt auch, wie rechnet man denn dann die deutschen Ostgebiete gegen? Dann ja, gar nicht, ja, weil das so Rassismus ist. Da macht man einfach, da tut man White Guild aktivieren und sagt. Ja, aber die Polen sind auch weiß. Ja, aber die nicht Deutschen so haben weiß. White Guild activated. Das sind die Slawen, die Ursprungssklaven. Genau, die Deutschen, die sind ja, weißt du, das geht nicht. Da musst du, weißt du, Vergangenheit und dann geht das schon, weißt du. Aber in der polnischen Bevölkerung, die sind tatsächlich auch in den letzten Jahren immer weniger gut auf Deutschland zu sprechen. Also ich bin ja mindestens einmal im Jahr immer drüben und kriege da auch viel mit, weil ich da einige Freunde habe. Da genießen wir nicht den besten Ruf, ne? Muss man auch mal so sagen. Also auch in der einfachen Bevölkerung. Ich bin da immer sehr gut behandelt worden. Das hat immer häufig mit der Führung des Landes zu tun. Ne? Die Merkel ist vielleicht nicht so beliebt. Ich glaube auch eher, dass die uns nicht mögen, weil halt über Europa viel Negatives in die Richtung hat. Ja, was ist denn jetzt mit dem russischen Raketensystem hier? Ja, auf jeden Fall ist es eine Verschiebung in der Achse der Macht, dass jetzt die Türkei immer weiter sich Russland in die Arme wirft und ein starkes Signal an die NATO. Die NATO, eine NATO-Nation kauft beim Russen ein Raketenabwehrsystem. Interessant. Genau. Kauft nicht beim Russen. Das ist das halt, ja. Eine Anzahl. Also grundsätzlich ist es schon irgendwie merkwürdig. Ah je, der Juncker. Oh. Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Der hat auch ganz tolle Pläne für die Zukunft. Also er, Macron und Merkel werden es uns schon noch richtig besorgen nach der Wahl. Ich weiß halt auch nicht, was du mit weniger ökonomisch entwickelten Ländern im Euro willst. Also es kann halt einen Euro dann halt auch kaputt machen. Da ist nur so viel Reichtum, wie man von den Nettozahlern umverteilen kann. Also und es gibt auch gar keine Flüchtlingskrise, deswegen kann man den Schengen-Raum ruhig erweitern. Das wird den Druck auf die Arbeitsmärkte in den Industriestaaten keinesfalls erhöhen. Nein. Und auf die Wohnungsmärkte und so. Nein, gar nicht. Ja, hier aus Großbritannien. Da will man jetzt natürlich auch institutionellen Rassismus begegnen. Und in verschiedenen Studien, die man jetzt gemacht hat, hat man halt gewisse, strukturelle Unterschiede gefunden, die man aber halt auch ohne strukturellen Rassismus erklären kann. Und irgendwie waren halt in den 90ern so in Sachen Integration die Briten eigentlich ganz gut aufgestellt. Und mittlerweile haben jetzt aber halt Leute aus Migrationsgruppen weniger Vertrauen in Institutionen und gehen zum Beispiel weniger häufig zum Psychiater oder hören auf ihren Anwalt. Wenn der Psychiater dir empfiehlt, Medikamente zu nehmen, oder wenn der Anwalt dir sagt, du hast ein Verbrechen verübt, du pledge guilty, also sagt, du bist schuldig, damit du eine geringere Strafe bekommst, weil du es einsiehst, und Report finden halt heraus, dass halt dieses aufgezogene Antirassismus-Geschwubbel von der Politik halt wortwörtlich zum gegenteiligen Effekt führt. Dass aus einer Zeit heraus, wo alles mal besser war mit Minderheitsgruppen, es schlechter wird, dadurch, dass man immer mehr und größer antirassistische Rhetorik an den Tag legt, die eigentlich auch in den 90ern nicht zu tragen. Wenn das ja. Die Kommunisten von dem österreichischen Ding da hören. Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich so, das ist ja einfache Mathematik, dass man halt weiß, wenn die politische Linke halt konsequent anfängt, in allen westlichen Industrienationen die Minderheiten irgendwie gegen die Mehrheiten aufzuhetzen oder allgemein ethnische Gruppen gegeneinander aufzuhetzen, nichts anderes ist es ja, ne? Also muss man sich ja mal gerade machen, so, ne? Das Einzige, was hier gerade passiert ist, dass die politische Linke schafft das, woran der Ku Klux Klan irgendwie 150 Jahre lang gescheitert ist, nämlich ethnische Spannungen wieder salonfähig zu machen. Ja. Ich meine, scroll mal ein bisschen runter, die Theresa May, die hält ein lustiges Schild in der Hand. Ich meine, früher war halt, die Linke, die hat sich ja um Arbeiter gekümmert, und mittlerweile kümmert sie sich halt um die Minderheiten. Aha. Theresa May ist noch nicht mal in der Linken. Ja, das ist ja noch der Witz, dass ja sozusagen das Narrativ von dem Antirassismus ja mittlerweile von allen Parteien aufgegriffen wird. Ja, das Diversity Management halt, das kannst du dem Kapitalisten von der FDP geben, das kannst du dem Kommunisten geben, das kannst du allen geben. Und der Witz ist, am 24. nächste Woche werden wir sehen, wie schrecklich sowas zurückschlagen kann. Ja. Wenn man die ganze Zeit Leute nur mit dem Zeigefinger und Nazi und rechts und rechtsextrem. Und ich meine, in der Statistik, die sie in dem Artikel besprechen, he pointed to the statistic that BAME men and women make up 14% of the population but 25% of all prisoners. Und das hilft jetzt in Sachen Rassismus, wenn du feststellst, dass eine Minderheit für relativ viele Verbrechen verantwortlich ist. Die werden doch strukturell eingesperrt. Genau. Weißt du, wie das ist? Da kommt morgens der Bus und sagt so, uns fehlen heute noch 3 Inder und 2 Pakistani für die Quote, und dann werden die eingeladen und ins Gefängnis gebracht. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser ganze intersektionale Feminismus in den ganzen Kladderadatsch, den wir da jetzt heute haben, das ist die späte Rache des Kommunismus an der Arbeiterklasse dafür, dass sie nicht mehr mitgezogen hat ab Ende der 80er. Und jetzt haben sie sich halt einen neuen Geliebten gesucht, und das ist halt die marginalisierte Minderheit, und jetzt wird halt gegen den verschmähten Ex wird jetzt halt zu Felde gezogen. Ne? Ja, wortwörtlich. Alter, und Theresa May gehört ganz sicher nicht zu den Leuten mit White Privilege. Warum endet sie nicht ihr Privilege als erstes? Und dann gibt es auch noch diese Königin da. Die könnte auch mal ein bisschen was abgeben. Aber nee. Wird von denen verlangt, die sowieso schon nichts haben. Yay! Lieber Iran, gib mir doch auch 830 Millionen. Ja, aber du bist ja nicht in einer Terrororganisation. Aber ganz wichtig, Kinder, denkt immer dran, der Krieg da unten ist nur, weil der Westen interveniert hat. Ja, nicht weil Saudi-Arabien und Iran miteinander um die Vorherrschaft in der Region kämpfen, und das seit sehr langer Zeit. Nein, das hat nichts damit zu tun. Auch nicht, weil der Erdogan sich die Kurdengebiete einverleiben will. Nee, auch damit nicht. Und der Iran, das ist von ihm organisierte Liebe für die Hezbollah. Also, das ist, ja. Nee, es ist halt einfach krass, wenn du dir einfach die Summe vor Augen führst. Also fast eine Milliarde für eine Terrorgruppe. Wie viele Stiftungen man damit in Deutschland aufmachen könnte, um Diversity zu machen. Machen die das ja da unten mit dem Geld auch. Die palästinensische Amadeo Antonio Stiftung und der palästinensische Demokratie Leben Fonds und so. Genau. Wobei das ist, oder? Wobei ist das, oder? Wobei ist das, oder? Wobei das Geld geht hauptsächlich für den militanten Flügel der Hezbollah drauf. Also die haben auch einen zivilgesellschaftlichen Flügel, aber das Geld, was die Iran bezahlen, geht direkt an die Kämpfer. Da war doch dieses schöne Schild bei der Al-Quds-Demonstration in London. We are all Hezbollah. Viel Spaß noch in Großbritannien, Frau May. Weil dann beschwert sich die Türkei über PKK-Fahnen bei uns. Das sieht doch bei denen ganz genauso aus. Ja. Also das ist jetzt nicht in der Türkei, aber... Ja, und das Pentagon hat halt 2 Milliarden für alte Waffen aus der Sowjet-Ära für syrische Rebellen ausgegeben. Wie aus der Sowjet-Ära... Also amerikanische Waffen aus dem Kalten Krieg oder was? Restbestände verticken. Genau. Ja, aber warum? Ich meine, die syrischen Rebellen kontrollieren nur noch lächerlich kleine Gebiete. Was soll ihnen da die vielen Waffen jetzt bringen? Ja, ist halt, wie soll ich sagen? Sollen die entsorgen vielleicht? Auf die andere News, ich wollte es halt nur in Kontrast stellen, weil man halt mittlerweile dann auch mal eine Zahl in der Hand hat, wie viel Geld denn direkt geflossen ist. In dem Report wird auch darauf eingegangen, dass die meisten Kämpfer halt dann zu anderen Gruppen übergelaufen sind, die halt irgendwie mit Menschenrechten und so nicht so gut sind. Und ich erinnere mich da auch noch an den an so einen Kurden, der dann hier in einem Auffanglager auf einmal war und wo die Leute meinen so, hey, hier, was ist denn da los? Und er meinte, ja, also ich habe halt Ausrüstung von der Bundeswehr gekriegt, weil ich war halt so ein Kurde, der da halt ausgebildet wurde und mein Gewehr habe ich dann an den IS verkauft, damit ich das Geld hatte, um abzuhauen. Ja. Ups. Hier irgendwie, also ich weiß, das ist schon ein älterer Artikel, aber ich fand einfach die Überschrift, also so irgendwie, was bist du, ein Geheimdienst, kümmerst dich drum, die Feinde Amerikas nicht groß werden, du bekämpfst sie und alles, sondern so, fuck, ich habe ihnen Geld gegeben, weißt du, so du tust deine Strategie organisieren und wir müssen sie unter Kontrolle halten und fuck, irgendwie haben wir das geschafft, ihnen Geld zu geben. Naja, indirekt haben die doch den Laden gegründet mit, indem sie die Mujahedin unterstützt haben im Afghanistan-Krieg gegen die Sowjetunion. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, guckt alle mal, James Bond, der Hauch des Todes, da kämpft James Bond zusammen mit den Taliban gegen die Russen. Ja, oder Rambo 3, glaube ich, ne, ist das. Also da gibt es genug Propaganda für. Und ja, man darf auch nicht vergessen, in Syrien mit dem syrischen Ableger, der Taliban kämpft ja auch Amerika zusammen. Ne? Die, wie heißen sie in Syrien? Die Islam. Oh, ich komme nicht drauf. Al-Nusra? Al-Nusra, das ist der syrische Ableger von Al-Qaida. Also da kämpfen sie mit denen zusammen. Ja, aber die haben sich doch erst umbenannt, damit. Ja, damit das keine negative Presse gibt. Genau. Also, die machen leider lange nichts mehr von der Queer Kurdish Opposition Brigade oder wie die hießen gehört. Nachdem sie der Gouverneur von Raqqa aus der Stadt geworfen hatte oder so. Saudi-Arabien führt großen PR-Offensive, um negative Presse zu countern. Ja. Also ich meine, das wollen sie da countern. Da werden Leute enthauptet, es werden ihnen die Hände abgehackt und ähnlicher Scheiß und Frauen dürfen nicht Auto fahren und nicht vor die Tür ohne Männer. Also was wollen sie da groß? Ja, Linda Sassoua, ne, kriegt dann wahrscheinlich ein bisschen Geld, so damit sie weiter sagen kann, so, ihr habt doch gar keine Scharia, es gibt immer noch Zinsen oder ihr habt doch gar keine Scharia, irgendwie die Frauen in Amerika dürfen nicht oder kriegen kein Geld, wenn sie ein Kind gekriegt haben. Es könnte auch sein, dass der Beckenbauer vielleicht dahin reist und dann so alle Sklaven oder Frauenunterdrückung habe ich da nicht gesehen. Sie ist also ein saudischer Investor, der hat ja auch einen Teil von Independent gekauft. Also das Geld fließt ja komplett raus, aber ja, ich weiß halt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, wie die jetzt positive Presse bekommen wollen. Also was man denn da machen kann, aber ja. Das erinnert mich doch irgendwie an das, an die Aktion von Antonio Amadeo Stiftung, mit, dass man toxische Narrative mit mit positivem Gegennarrativ. Ja. Ja, die haben es, die wissen Bescheid. Das ist immer spannend. Ja, klar. Ist Israel für einen unabhängigen Kurdenstaat. So, je zerstrittener die Opposition, umso besser. Ja, das Ding ist halt auch, dass da neulich ein Geheimdienstchef meinte, dass für ihn die PKK keine Terrororganisation darstellt. Und ich meine, für Israel ist es natürlich klar, wenn sie einen kurdischen Staat in der Geburtsphase sozusagen unterstützen, haben sie dann auch mal einen ordentlichen Alliierten irgendwie in der Region. Weil ich meine, Saudi-Arabien ist jetzt nicht unbedingt so der, wie soll man sagen, beste Freund. Ja, beste Freund, so wertegleich ist es irgendwie ein schlechter Ally. So wie irgendwie China und Pakistan, wo man sich auch so denkt, wie das ideologisch funktioniert. Yay, endlich wieder gute Nacht. Ach ne. Ja, die Zahl steigt wieder. Also. Die absoluten Zahlen oder die Prozentzahlen? Beides. Ja, ich kann das bestätigen, ich habe auch gerade richtig Hunger. Also ich muss mir gleich auch erstmal was machen. Ja, aber ich meine, man darf halt auch nicht verschweigen, dass es halt keine gute Idee ist, wenn man eh schon wenig zu fressen hat, 8 Kinder zu haben. Ja? Und das ist in vielen von den Ländern, wo Hunger herrscht, halt immer noch verbreitet, weil es keine andere Altersversorgung gibt. Ja, aber hast du Family Guy nicht geguckt, wo Peter den Leuten erklärt, wenn ihr kein Geld habt, dann müsst ihr möglichst viele Kinder kriegen, weil dann ist die Chance größer, dass einer von den Hollywood-Star wird. Ja, ja. Ja, nur, ja. Das führt dann halt zu solchen Schlagzeilen. Ja, und hier geht es um ein Interview von einem Imam aus Indonesien, der halt meint, dass die Leute doch mal das gebacken kriegen sollen, orthodoxen Islam und Gewalt miteinander in einem Satz zu nennen. Und dass die ganzen Leute im Westen, die jedes Mal sagen, Islam und Gewalt, da gibt es keine Verbindung, dass die dem Problem nicht wirklich helfen und dass es immer wieder gewalttätige Gruppen innerhalb vom Islam gab, durch jedes Jahrhundert hindurch, und dass, wenn man das nicht in der Lage ist, das zu erwähnen, man auch nicht in der Lage ist, dem Problem irgendwie zu begegnen. Und ich meinte dann auch im Interview, so meinte der Interviewee so, ja, es hört sich ja jetzt hier schon ziemlich nach Islamophobie an. Also er meinte so, wenn jemand bei uns im Westen das sagen würde, dann würde er der Islamophobie bezichtigt. Er meinte so, ja, ich als Imam bin natürlich auch absolut islamophob. Aber da gab es doch auch, ich glaube, nach den Anschlägen in Paris gab es doch auch diesen ägyptischen Fernsehmoderator, kann man sich auch bei YouTube angucken, der dann halt einen richtigen Tobsuchtsanfall vor der Kamera gekriegt hat und halt so wirklich meinte, das sind unsere Probleme. Wir, unsere islamische Community hat dieses Problem und müssen das endlich anerkennen. Ja. Und dann haben alle anderen gesagt, hey, sei still, wir versuchen dir was anderes zu erzählen. Ja, und hier hat ein Ex-Offizieller meinte, dass Amnesty International Dschihadis in der Kaschmir-Region unterstützt. Kaschmir-Region ist zwischen Indien, Pakistan, China hat da auch ein bisschen Claim. Halt eine Region, wo schon seit relativ langer Zeit immer, wie soll man sagen, es etwas instabil ist. Und wo halt immer wieder auch so kleine Skirmishes sind zwischen Armee und Militanten und etc. Und hier bezichtigt halt einer Amnesty International halt für die Dschihadis Seite zu ergreifen. Amnesty India. Ja. Ach. Okay. Ey, wenn ich das schon lese. Ja, es ist halt eigentlich nur so eine Zusammenfassung von so einem typischen Anti-Trump Artikel, aber ich fand ihn nicht schlecht, weil er mal verschiedene Narrative in einem Artikel bündelt. Und ja, das war's eigentlich. Das sind einfach zwei Seiten einer Medaille, die da aufeinander prallen auf dem Foto. Ja, es geht halt darum, dass David Duke ihn endorsed hat und weil er da nichts dagegen sagt. Und ach, die ganzen alten Kamellen, die sowieso nicht stimmen, ja. Genau. Super. Ja, das fand ich auch lustig hier, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Zum einen ist es so ein furchtbarer Stereotyp, dass Frauen kochen sollen und zum anderen gibt es halt bei den Spitzenköchen wenig Frauen. Könnte dran liegen, dass Spitzenkoch ein scheiß anstrengender Beruf ist. Könnte dran liegen, ja. Der wenig freie Zeit für Familie oder ähnliches lässt. Hör ich da etwas sexistische Stereotype? Nee, das ist normativ. Ja, dass Frauen sich nicht anstrengen wollen? Nee, aber Frauen, wenn sie Kinder haben, sind oftmals bewogen, sich halt auch Zeit für die Kinder zu nehmen. Aha, wer sagt das? Deine weißen Cis-Hetero-Wissenschaftler, die haben dir das gesagt? Ja, die haben mir das gesagt. Ich fand irgendwie, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich mir irgendwie so, es ist schon eigentlich ziemlich erbärmlich, wenn man eine Vagina hat, man immer so einen Taps auf den Rücken braucht, so, ah, du arbeitest was, hier haben früher Männer gearbeitet, du kannst jetzt auch hier arbeiten und du arbeitest hier, dafür kriegst du einen Schulterklopfer, du hast eine Vagina und du arbeitest hier, wow, so, ich, keine Ahnung. Spitzenkoch zu sein, ist anstrengend. Du musst hart dran arbeiten, gut zu werden. Und ja, wow. Und dafür kriegst du extra Applaus, wenn du eine Vagina hast. Beste. Aber das ist halt auch Feminismus. Keine Ahnung. Und jetzt möchte ich hier zum dritten Mal heute sagen, was? Nein. Oh. 30 Jahre Propaganda haben nicht geholfen. Ist aber doch schrecklich, oder? Wir müssen mehr Geld für die Propaganda raushauen, glaube ich. Ich bin gerade eher froh, dass man das halt wirklich mal bestätigt hat, weil ich hatte immer Angst, dass halt wirklich irgendwie sowas im Untergrund brodelt und die Möglichkeit, dass schon wesentlich weiter ist mit der Akzeptanz für so einen Quatsch. Die Stasi hat es über 40 Jahre nicht geschafft, die Bevölkerung für sich einzunehmen. Also. Ja. Ja, das war die Geschichte mit dem Typen, der den Selfie gemacht hat und der dann verklagt worden ist. Der Affe hat das Selfie gemacht. Der Typ hat nur seine Kamera hingestellt. Der Affe hat auf den Auslöser gedrückt und deswegen hat Peter sich berufen gefühlt, für den Affen zu klagen, damit der das Geld kriegt. Nee, Peter soll das Geld kriegen. Nicht der Affe? Nee, das war ja gerade der Witz. Peter hat für den Affen geklagt, dass Peter Geld kriegt. Interessant. Also ist Peter der rechtliche Vertreter von Tieren, oder was? Scheinbar, ja. Meinten die, also das gibt es auch schon länger, dieses Verbandsklagerecht, wie sich das nennt, was sie irgendwie einführen wollen in Deutschland. Dass also irgendwelche NGOs, die sich dazu berufen führen, dann quasi stellvertretend für andere Leute irgendwelche Klagen. Ja, das war in dem Linkspartei-Ding auch schon drin für Frauenrechte und Gleichbezahlung, was wir am Anfang hatten. Genau. Da wollen sie auch die Verbandsklage. Ja. Ja, und wie ist das jetzt beigelegt worden? Wer hat die Rechte mit dem Affen-Selfie? Der Fotograf kriegt die Rechte und tritt 25% für den Schutz dieser Affensorte ab. Naja, okay. Ein mildes Urteil ist richtig, das würde ich sagen. Und hier haben wir, es gibt doch immer mal wieder so Artikel, wo jemand sagt, ich bin ein Cyborg, weil ich mir einen scheiß Chip in den Finger reingepflanzt habe und RFD-Chip drin ist. Und hier haben wir jetzt mal ein tatsächliches Exemplar von jemand, der wirklich irgendwas sich hat einpflanzen lassen und er hat sich auch die Schädeldecke öffnen lassen, um einen Chip reinzubekommen, damit er halt noch einen weiteren Sinn dazu bekommt. Und er hat dann eine Antenne an seinem Kopf, die tatsächlich mit seinem Gehirn verbunden ist. Das ist krass. Und er meinte, kann Farben hören, okay. Ja. Ganz ohne LSD. Und auf jeden Fall finde ich es halt irgendwie interessant, dass du halt mittlerweile halt auch dann wirklich einen Arzt findest, der halt so eine OP macht, weil das ja auch irgendwie ethisch irgendwie interessant ist. So, ich weiß nicht. Naja, wenn der Typ sagt, ich will das und wenn das ein vernünftiger Eingriff ist, der was verbessert. Ist ja farbenblind. Er ist jetzt nicht mehr, jetzt ist er transfarbensehend. Ja, ich meine, es gibt ja auch diese farbenhörend. Diese Implantate, mit denen Leute überhaupt wieder hören können oder zum ersten Mal in ihrem Leben hören können. Da gibt es sehr rührselige Videos auf YouTube von Menschen, die das erste Mal hören. Das ist auf jeden Fall krass. Also er hat so richtig Chip mit ans Gehirn angeschlossen und so. Ja. Ist dann in den Quellen drin. Hoffentlich lädt ihm keiner zu viel in seinen Speicher und er muss das dann binnen 24 Stunden loswerden. Ja. Nein! Brady Johnson wurde von ihrem Chef als Nigger bezeichnet und hat dafür nur $280,000 bekommen. Das Wort sei eine Beleidigung, auch wenn es Schwarze untereinander benutzen, entschied ein Gericht in New York. Nigger. Johnsons Chef fand, die Vokabel könnte auch liebevoll gemeint sein. Hoffentlich guckt uns gerade nicht Rainer Schauder zu, sonst ist ihm gerade nämlich die Synapse durchgebrannt. $280,000. Ich meine, ich weiß, das ist Amerika und so, aber haltet ihr das nicht für ein bisschen übertrieben? Aber für 8-mal Nigger sagen. Oh. Ja. Okay. War das in einem Haus oder auf dem Feld? Baumwollplantage. Da muss ich immer an Dingens denken, an Clerks. Das ist übrigens auch ein grandioser Film, wo dann der Typ versucht, das Wort Porch Monkey zu rehabilitieren. Hat es geklappt? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Also Porch Monkey, Veranda-Affe, das ist ja wohl auch irgendwie in den Südstaaten so eine negative Bezeichnung für schwarze Mitbürger. Und er sagt das dann aus Versehen und als er dann mitkriegt, dass das ein böses Wort ist, versucht er das wieder reinzuwaschen. Is it safe? Is it? Ich muss aber immer an Mike Dice denken. Er hat mal so ein Video gemacht, wo er einfach Leute auf Straße gefragt hat, eben Dunkle, ob sie was dagegen hätten, dass er so Neger nennt. Und die meinten alle so, nö. Also wirklich alle. Nö, ist mir egal, kannst du machen. Ja, ich weiß auch nicht. Seid ihr super traurig, wenn man euch Whitey nennt? Ja, oder Kartoffel. Ja, aber solange Leute Kartoffel sagen, verstehe ich das Problem manchmal nicht so richtig. Naja, ich weiß nicht, ich muss mich ja auch hier wöchentlich von Hengameh als Allmann bezeichnen lassen und weiß der Geier was. Aber ja, gut, dann Hengameh, weißt du, Hengameh darfst du nicht ernst nehmen. Ja, aber dann, guck mal, das ist eine Diskussion, die kannst du führen und dann dauert das so ungefähr 5 Minuten, bis der erst ums Eck geschissen kommt und sagt, ja, aber das ist ja bei dir, hat das ja auch keine negativen Auswirkungen im Alltag, boah, aber wenn du dann boah, halt... Ich werde von übergewichtigen Kolumnistinnen bepöbelt, das ist nicht schlimm genug. Aber wenn du Teil einer marginalisierten Minderheit bist, dann ist das ganz schlimm. Ich bin Teil einer marginalisierten Minderheit. Minderheit? Ich bin Marsaffe. Ich bin nur einer und ich bin extrem marginalisiert. Ja, wollen wir gleich zu den Gründen kommen, warum man das nicht machen darf. Ach, da ist er ja. Ja, Digga. Spielt in einem Stream irgendein Shooter online, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und sagt zu einem anderen Mitspieler im Eifer des Gefechts, what a fucking nigger. Rainer Schauder hat nigger gesagt. Blockt ihn! Aber sehr interessant fand ich dazu diesen Artikel, ich glaube auf Polygon war es, bei Videogames gibt es keine Hitze des Gefechts. Da habe ich dann sehr gelacht. man muss nicht nur keine Videospiele spielen können als Journalist, man muss offensichtlich nicht mal welche spielen. Bei Walking-Simulatoren gibt es keine Hitze des Gefechts. Das kann durchaus sein. An der Stelle hier bei Rainer Schauder und der Diskussion gehen übrigens kurz Shoutouts an Schlomo. Wieso, was hat der gemacht? Ach, der weiß schon, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob da nochmal was zu kommt. Das wird sich zeigen. Und mittlerweile hat er ein Entschuldigungsvideo gedreht. Ich nehme ihm die Inhalte dieses Videos auch ab. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er sich schämt, dass es ihm unangenehm ist, dass er sich ärgert über sich selber und dass er Besserung gelobt. Und somit kann ich die Sache erstmal in der Hinsicht stehen lassen. Ja. Weil, warte, ich finde es gut, weil generell Leute, die in Afrika hungern oder die in Ghettos in den USA erschossen werden, wirklich davon profitieren, wenn Leute in der Gesellschaft eine Debatte darüber haben, dass jemand einmal Nigger in einem Stream sagt. Das hilft den Kindern, die ohne Vater aufwachsen in den USA, ungemein, wenn man diese Debatte führt. Das ist total. Ja, genau. Und das ist jetzt wie viel? 5% von seinem, weil jetzt kommt ja das, wo er sich danach dann noch denkt, dass er dazu sich jetzt neu irgendwie äußern muss. Ja, aber jetzt ist ja eigentlich, bis jetzt wäre das ja so, okay, case closed, ne? Ja. Jetzt wäre ja eigentlich alles gesagt. Ja, genau, im Prinzip schon, aber scheinbar nicht. Und schauen wir mal, was passiert, ob er tatsächlich daraus lernt. Was ich aber nicht stehen lassen kann, sind die Reaktionen im Internet darauf. hauptsächlich ausgehend von Leuten, die das tatsächlich okay finden, dass sie die Verwendung dieses Wortes tatsächlich okay finden. So, da muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Als er das gerade verwendet hat, war das okay oder nicht? Ja, eben. Nein. Das fand ich okay, scheinbar. Weil, ja, also in dem Zusammenhang wie PewDiePie, dass man darüber drüber reden muss, war so ein Kram. Komme ich mir schon dämlich vor. Bei uns gibt's alles hier. Bei uns gibt's Merkel, bei uns gibt's Waffendeals, bei uns gibt's Rainer Schauder. Und das nicht oder welche PewDiePies. Wenn das nicht Kontrastprogramm ist, dann weiß ich auch nicht, ja. Wir haben eine Diversity an Themen. Genau, die wird hier knallhart gemanagt jede Woche von uns. Ihr seid die wahren Diversity Manager. Genau. Ja. So sieht's aus. Vielleicht sollten wir Geld dafür beantragen. Fördergelder bitte, ja. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Also in dem Zusammenhang finde ich es vollkommen in Ordnung. Und auch diese Entschuldigung hätte meines Erachtens noch nicht unbedingt sein müssen, aber wenn er meint, dass er das machen muss, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. So, ne? Wo ist das Problem? Also. Man weiß halt nie, wo solche Kleinigkeiten halt hinführen. Vielleicht sitzen wir hier in 3 Jahren und sprechen über Shoutergate und erinnern uns dann dran, wie alles angefangen hat. Wieso meinst du, er findet jetzt Geschmack an dem Wort Nigger oder wie und wird dann vor der Rechtsradikalen? Nein, aber vielleicht macht er sich jetzt auf den Weg und zettelt eine riesengroße Kampagne an für ethische Sprachregelungen. Das würde ich ihm sogar zutrauen. Im Gaming-Bereich. Ich finde es vielleicht ein bisschen interessanter, die Frage, wo das herkommt. Also wieso rutscht denn sowas raus? Ist das was er im Alltag auch benutzt oder so und dann eben ja nur rausgerutscht ist? Oder und wäre es verwerflich, weil man das nicht darf oder so? Wäre es verwerflich, das im Alltag zu nutzen? Ja, vielleicht hat er einfach vorher Gangster-Rap gehört. Eben, der Mann wohnt in Schweden und ist ja auch kein englischer Muttersprachler. Aber wenn ich da an mich selber denke irgendwie, dann guckt man sich irgendwelche Filme auf Englisch an, irgendwie bei Fiction oder so ein Zeug. Okay, da wird das Wort auch benutzt, ne? Ich muss da mal dran denken, wie es dann mal im VBT in diesem Rap-Videoturnier gab es ja auch mal eine riesen Diskussion, ob man da jetzt noch das Wort benutzen darf oder nicht. Und dann haben die halt allen ernst eine Podiumsdiskussion bei irgendeinem Hip-Hop-Festival gemacht, ob jetzt im VBT man noch das Wort Nigger sagen darf. Ist das Deutschland? Ist das in Deutschland? Das ist in Deutschland. Da hast du deine Erklärung. Mit dem guten Falk Schacht. Das ist halt auch so eine richtige Pappnase. Aber Nigger geht gar nicht. Ne? Schuchtel, Hurensohn, alles kein Problem. Aber Nigger darfst du nicht sagen. Ne? So, weiß ich nicht. Also, wie man sich dann an einem Wort so aufhängen kann, ja, aber dann weiß ich nicht. Dann mach's doch konsequent, dann mach's doch für alle. Ja. Aber das Endergebnis der Diskussion war dann, wenn Moneyboy Nigger sagt, dann ist das okay, weil Moneyboy ist ja quasi so beschränkt, dem kann man das nicht übel nehmen. Okay, ja, kenne ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, also. Dieses Wort hat auf jeden Fall in Schweden oder in Deutschland, da wird damit sicherlich nicht gemeint sein, irgendwie jemand, der hierzulande mal unter Sklaverei irgendwie gelitten hat. Weil, ich muss da mal an dieses Video denken, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, der kam aus der Fighting-Game-Szene, war selber ein Schwarzer auch, der hat zu Gamergate ein paar Videos gemacht und der hat halt ein anderes, das habe ich auf seinem Kanal dann gesehen, wo er halt gesagt hat, man muss das selber entscheiden, was man für einer ist. Ja? Und wenn man halt diesen Lebensstil pflegt, irgendwie mit den Jungs rumziehen, saufen, irgendwie hier ein Kind, da ein Kind und so, dann ist man wohl ein Nigger. Und er ist keiner, hat er gesagt. Also man hat das selber in der Hand, ob man sich in diese Geschichte reinbegibt, in diese Stereotypen und so auch lebt oder ob man wie er halt hart arbeitet, einen Job kriegt und in einer anderen Gegend wohnen. Das ist doch einfach eine Frage, ob sich nicht irgendwelche Begriffe halt auch mal von ihrer ursprünglichen Bedeutung entkontextualisieren. Ja, das wenn ich heute Nigger sage, meine ich dann wirklich, denke ich dann an einen Schwarzen? Oder ist es für viele, ist es ja auch einfach so ein cooler Ausdruck? Weißt du, wie viele Kids begrüßen sagen halt einfach, was geht ab, mein Nigger? Und das ist doch dann auch nicht böse gemeint. Es ist halt auch eine Euphemismus-Tretmühle. Das ist dann ein Wort, was irgendwie in Ungnade fällt, du kommst mit dem nächsten Wort an und dann tun die Stereotype halt immer noch weiter existieren und dann kommst du mit dem nächsten neuen Wort an und mit dem nächsten neuen Wort und dann tust du immer wieder ein Wort austauschen, es fällt immer wieder in Ungnade und ich finde es eh edgy, also Faggot zu sagen und Nigger. Also Deutsch siehst du das ja gerade bei den Bezeichnungen für schwarze Menschen. Früher gab es alles Mögliche, da gab es Mohren, da gab es Neger, da gab es Schwarze, da gab es Farbige. Wie viele Begriffe wir in den letzten 50 Jahren... Afro-Germane. Und jetzt ist es halt Pock offensichtlich. Maximal. Ja, das ist doch wie das Wort Hurensohn. Weißt oder du, wie Tarek Tesco sagt, das Schokotörtchen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn du da jemanden Hurensohn genannt hast, dann gab es halt die Fresse dick. Also, oder halt, dann gab es halt zumindest richtig Ärger, ne? Also wenn es von den Eltern war, weißt du? Aber heutzutage, also jeder, fahr mal morgens U-Bahn, wenn da Schulkinder sitzen. Das Hurensohn ist mittlerweile, das hat den ursprünglichen Wert total verloren. Außer bei Sören Kohlhuber. Wenn es zu dem und Designer sagt, finde ich, sollte man das ernst nehmen. Es ist genauso wie mit Fuck. Fuck hat man oftmals in kein Wörterbuch aufgenommen. Und Fuck kannst du als jedes Wort verwenden. Also als Nomen, als Verb, als Beschreibung. Weißt du, kannst es als alles verwenden, als Adjektiv. Weißt du, keine Ahnung. Da fange ich an, mich ein bisschen zu schämen. Denn ich bin in der Vergangenheit ja eher dadurch aufgefallen, dass ich mich beschwert habe über Political Correctness, Feminismus, Social Justice. Jetzt kommt die Aufzählung des Zaunsitzens und leichte schöne Aber dann. Und so weiter und so fort. Ich habe Videos zu diesen Themen gemacht, auch mehrfach, habe auf Twitter diskutiert und ich finde nach wie vor, dass ich in der Vergangenheit... Twitter kann man überhaupt gar nicht diskutieren, hat mir mal irgendwer erzählt. ...halt nichts ja. Falsches diesbezüglich gesagt habe. Ich würde alles genauso wiederholen. Ich finde das korrekt und ich finde das richtig und wichtig, dass ich das gesagt habe. Aber ich fühle mich aktuell gezwungen, mich zu gewissen Dingen zu positionieren, weil es mir selber einfach fucking nochmal unangenehm ist. Ja, jetzt wird's richtig, jetzt wird's gesellschaftlich relevant. Ende 2015 habe ich... Was wolltest du sagen? Fucking nochmal. Was meine Diskussionsweise anbelangt, eine Wendung eingeschlagen. Ich bin der Überzeugung, dass in den letzten Jahren die Begriffe Sexismus, Rassismus, Homophobie etc. derart verwässert wurden, dass sie einfach an Bedeutung verloren haben. Genau, und das sind auch Begriffe, die auch eine Bedeutung haben und die auch heute noch so benutzt werden mit dieser, die halt jemanden noch so beschreiben sollen, wie es vorher war. Ne? Also wenn ich hier jetzt sage, jemand ist Rassist, dann meine ich damit ja heute nicht was anderes. Die Gründe, aus denen man Leute Rassisten nennt, die sind heute anders. Aber die Bedeutung ist gleich geblieben. Und ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass man den Ghostbusters-Film nicht kritisieren darf, weil sonst ist man Sexist, dass Mario Odyssey rassistisch ist, weil da trägt man einen Poncho, einen mexikanischen, dass Witcher 3 rassistisch ist, weil es da keine Farbigen gibt in dieser Fantasy-Welt und so weiter und so fort. Dass Regelwerke aufgestellt werden nach Befindlichkeiten von Leuten, dass Leute anfangen, die Begriffe Sexismus und Rassismus für sich selbst zu definieren und das finde ich einfach unfassbar gefährlich nach wie vor. Wir können nicht in so einem Regelwerk miteinander leben und wir können diese wichtigen Probleme, diese schwerwiegenden Probleme nicht der Definition von irgendwelchen Leuten überlassen und sie verwässern. Denn wir haben sie verwässert. Sie haben keine Bedeutung mehr. Und demzufolge dachte ich mir Ende 2005... Da haben die schon noch die Bedeutung. Das ist ja gerade das Problem dabei. Deswegen taugen die auch so wunderbar. Um die Leute halt fertig zu machen, auszuschließen. Nach dem Motto, das ist ein Sexist, so mit dem kannst du dich ja nicht gemein machen. Oder das ist ein Rassist und so weiter und so fort. 15. Der meint damit auch nicht, dass die Begriffe an Kraft verloren haben, sondern so, dass sie halt unendlich verbreitert werden. Ja, nee, die, das will ich ja nicht sagen. Die eigentlich ist ja im Prinzip die Schwelle ist gesunken dafür, um diese Begriffe anzuwenden. Und damit. Ich glaube, da ist etwa das Atemgerät. Ja, aber es geht ja gleich um das andere Wort. Und deswegen ist es dieser Wortvergleich. Und der Wortvergleich stimmt halt hinten und vorne nicht. Kann mich nicht mehr auf Schubladen verlassen. Wenn jemand Nazi genannt wird, wenn jemand Sexist genannt wird, Rassist genannt wird, ich kann diesen Begriffen nicht mehr Glauben schenken. Und ich habe mich dazu entschlossen, vermehrt. Und wenn jemand Nigger genannt wird, dann kann man diesen Begriffen auch nicht Glauben schenken. Die Welt ist schlimm. Wert auf Inhalte zu achten, weil diese Begriffe keine Bedeutung mehr haben. Sie werden inflationär in der Gegend rumgeworfen und jeder ist es plötzlich. Ich natürlich auch. Ich bin auch Sexist, ich bin rechts. Und so weiter und so fort. Das sind Labels, die mir Leute bereits gegeben haben. Als jemand, der sich ständig gegen Nazis eingesetzt hat, der sich für zockende Frauen ausgesprochen hat und so weiter. Wo hat sich Herr Schauder gegen Nazis eingesetzt? Besorgte Bürger gemacht hat, gegen diese ganzen Pegida-Schwachmaten und so weiter und so fort. Ja, und ich weiß auch genau, warum die Leute das machen. Weil die dich nicht mögen, Rainer. Und weil die dich gerne weghaben wollen. Deswegen machen die das. Diese ganzen Hansels, wo die dir da trotzdem noch zunächst auf der Gamescom oder so ein Kram. Hier, dieser Schwachmat von Giga und diese ganzen Leute. Ich muss mir sowas geben lassen. Und ich dachte mir, ich muss jetzt wieder anfangen, auf Inhalte zu hören. Ich recherchiere jetzt wieder. Wenn jemand Nazi genannt wird, muss ich wissen, was hat der gesagt und wie stufe ich das für mich ein, weil ich einfach diesen Begriffen keinen Glauben mehr schenken kann. Und das ist auch eine Sache, die ich richtig gefährlich und die ich richtig verachtenswert finde. Sage ich ganz ehrlich, genauso wie es ist. Heute ist das passiert, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich habe angefangen, Leute zu blockieren auf Twitter. Genau, er hat angefangen und er hat ganz viele Leute blockiert. Zum Beispiel hat er auch mich blockiert, obwohl ich zu diesem Thema überhaupt nichts an ihn geschrieben habe und auch überhaupt nicht vorhatte, irgendwas an ihn zu schreiben bei diesem Kram, weil ich schon lange gelernt habe, sich mit Rainer Schauder über irgendwas zu unterhalten, sowieso vollkommen überflüssig ist. Also, wenn er da irgendwie eine Meinung dazu hat, dann, ja, dann bringt das auch alles nichts. Und dann rege ich mich nur auf. Und deswegen kann der Rainer gerne machen und schreiben, was er will. Und ich lese das auch hin und wieder mal. Aber wenn ich da irgendwie das was dran aussitzen habe, dann denke ich mir meinen Teil einfach. Und fertig. Und das würde ich ihm auch empfehlen. Weil ich es nicht mehr verantworten kann, dass ich Leute um mich habe, die den Begriff Nigger, einen der rassistischsten Begriffe ever, mit einem historischen Kontext, der einfach ekelhaft ist, und das relativiert wird. Und ich habe keinen Bock auf solche Leute. Sag ich ganz ehrlich. Das ist mir scheißegal, wie lange die mich verfolgen, wie lange die meine Videos gucken. Das ist mir fucking scheißegal. Die Grenze ist jetzt hier erreicht. Wir reden hier nicht mehr von irgendeinem Social Justice Ding, von Überempfindlichkeit, von Microaggressions. Wir reden hier von Rassismus. Wir reden hier von rassistischen Begriffen. Ja, war das jetzt? Habe ich gerade Rassismus gehört? Ja, war das jetzt? Das selber oder braucht er ein Thema oder so? Keine Ahnung. War das jetzt rassistisch, was PewDiePie gemacht hat? Meinte er ja selber eigentlich nicht. Und jetzt sind die Leute rassistisch, die er blocken musste, aber ich zum Beispiel habe über dieses Thema überhaupt gar nicht geschrieben. Also von dem, was ich verstanden habe, hat er relativ präventiv wohl geblockt, weil er mit der Qualität der Auseinandersetzung nach seinen Tweets, die größtenteils daraus bestand, dass halt Leute versucht haben, ihn aufzuziehen mit dem Wort. Ja, das ist auch also, das Internet. Dann hat er für sich die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, das will ich nicht mehr. Aber er hat jetzt nicht, also dafür hat er weder ein Patreon gemacht, noch irgendwen beleidigt oder so, sondern er hat gesagt, für mich ist diese Grenze erreicht, wie er gerade gesagt hat. Das finde ich bisher noch eine völlig legitime Entscheidung für ihn selber. Ja, aber wie er sich jetzt hier halt hinstellt, finde ich halt vollkommen, ist wieder typisch. Ne? So nach dem Motto so, ja, hier, nee, ich bin doch einer von den Guten, tralala, und blablabla, jetzt habe ich hier aber irgendwie mir was in den Kopf gesetzt und jetzt seid ihr alle irgendwie aber schlecht. Dafür hat er ja diesen langen Vorspann gebraucht, wo er gesagt hat, dass er weiterhin diese Rassismus-Sexismus-Keule kritisieren wird. Wie gesagt, ich finde halt nur, also bisher finde ich es okay, was er sagt, weil er sagt ja nur, er zieht für sich eine Konsequenz. Ja. Ja, aber was er macht, ist, er zieht einen Maßstab, durch seine Freundesliste sozusagen. Ja, eben. Also er hat uns gerade hier allen unterstellt halt eben, dass wir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, entweder Rassisten sind oder es nicht begreifen oder keine Ahnung wie was. Ich würde aber jetzt hinterlegt Gott mit seinen Urteilen, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Erwartungen, was auch immer. Und ich habe keinen Bock auf solche Leute. Ich ja, und vor allem jetzt sind wir halt wieder bei dem Begriff. Ne? Das ist jetzt halt der Begriff, das ist nicht irgendwie die Bedeutung oder so, sondern das ist halt der Begriff. Von vornherein schon. Ja, aber wir kennen ja auch das Phänomen, dass irgendwann halt der letzte Tropfen ist dann halt der letzte Tropfen, der ins Fass reinpasst und dann läuft es über. Also ja, wie gesagt, ich finde es momentan, solange es sich auf seine persönliche Entscheidung bezieht, noch völlig legitim. Ja, also machen wir so viel. Er kann eh machen, was er will, ja, aber... Das zeigt, ich finde, da zeigt sich halt so ein gewisses Muster, dass Leute im Internet, die Rainer heißen mit AI, dass sie halt nicht immer so zwangsläufig gut mit Kritik umgehen und dann eventuell auch mal vorschnell Leute bannen. Ja, aber ist das denn Kritik, wenn du sagst, boah, ich finde das voll scheiße, dass ihr dieses Wort sagt und dann kommen Leute, die ihn mehr oder weniger aus Spaß damit bombardieren, ist ja keine Kritik. Ja, aber gar nicht, wenn ein großer YouTuber mit vielen, ja, eben, mit Followern mehr oder weniger noch... Noch ich weiß es nicht, ob du Chris, hast du ihm jetzt irgendwie 10-mal Nigger auf die Pinwand geschrieben? Ich habe gar nichts ihm geschrieben. Ich habe schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich bin ja auch unter den Leuten, die das abgekriegt haben. Also ich denke, der hat da einfach mal rundum gehauen. Ne? Ich wurde nicht gebannt. Haha, habt ihr es ja. Ich bin ordentlich. Er kennt dich wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Also ja, nicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen dann so eine Spaßaktion geworden, dadurch, dass da jemand seine Follower-Power dahinter gehalten hat. Ne? Und dann, wenn aus der Ecke die Leute kommen, würde ich dann auch, glaube ich... Ja klar, also nach der Sache habe ich mich auch bedingungslos über ihn lustig gemacht, vor allen Dingen halt über so Sachen wie, dass ja diese, die Sache, die nach der Sklaverei gekommen ist, war ja diese quasi Art von... Mini-Apartheid, die sie da in Amerika gehabt haben, hat diese Segregation dann, ne, dass sie dann quasi da jeder so sein eigenes Ding irgendwie gemacht hat. Und irgendwie, ich block jetzt hier irgendwie alle weg, die ein bisschen, die, von denen ich irgendwie erwarte, dass sie gleich scheiße zu mir sind oder so. Das hat für mich auch so ein bisschen was von wegen so, ja, du gehst zu dem Eingang rein und du gehst zu dem Eingang rein. Und ich bin hier ein guter, ich habe mich immer geäußert gegen den ganzen schlechten Kram, so, also trink du bitte von anderen Fontänen als ich. Oder irgend so ein Scheiß. Meine Güte, ey. Na gut, ich habe noch was anderes zum Thema Rassismus. Das war diese Sache hier abschließend für heute. Hier gab es eine Podiumsdiskussion, wo hier jemand dem Gero Hocker, das ist ein Bundestagskandidat, glaube ich, von der FDP in Niedersachsen, und der wurde hier als Rassist bezeichnet, weil er halt gemeint hat, dass man Asyl und Flucht und so weiter auseinanderdividieren muss. Und auch Leute, die straffällig geworden sind, auf jeden Fall abschieben muss, auch nach Afghanistan. Und ja, das... Ist das ein NSU-Plakat, vor dem der da posiert? Ist das nicht irgendwie... Da steht neu, nicht ach so. NSU. Ach so, das da. Nee, das ist die unglaublich ja, komische... Kampagne der, Alter, der FDP. Die FDP-Kampagne ist unerträglich. Auf YouTube kriege ich immer diesen Lindner-Spot und muss mir dann die ersten 5 Sekunden ansehen. Also, Chris, okay. Wenn du da mal irgendwen von der Öffentlichkeitsarbeit triffst. Turn on that pesky Adblock. Ey, ich kann den Lindner nicht mehr sehen. Der glotzt mich von jedem Plakat an. Ich weiß nicht, warum heißt die dann Partei block ihn doch. Und nicht Lindner. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, fand ich das halt... Ist doch jetzt aber auch nicht der erste Vorfall. Also irgendeiner von den Grünen hat doch auch schon der FDP Menschenfeindlichkeit vorgeworfen. Und ich habe die Woche, habe ich auch unter irgendeinem Tweet von irgendeiner dusseligen Kuh von der grünen Jugend getwittert, die dann irgendwie anfing mit, dass ihr seid nicht liberal, ihr seid rechtsradikal und eure Vordenker würden sich im Grabe umdrehen und oh Gott, deswegen. Ja, weil da sind wir nämlich schon angelangt, dass halt eben allein die Aussage, dass man, ne, wie steht es hier, wegen Vergewaltigung und Raub verurteilte Flüchtlinge keinen Platz in Deutschland haben können und auch nach Afghanistan abgeschoben werden müssen. Was für eine rechtsradikale Position. Aber wenn man natürlich der Überzeugung ist, dass die Leute alle nicht schuld sind an ihrem, an allem, was sie tun, Weil sie ja nur die Opfer des bösen, Patriarchalkapitalismus sind. Da hat meiner so Schauder doch gerade tatsächlich recht gehabt. Das ist doch genau das. Denn dieses Rassismusbegriffe verteilen wie Bonbons, weißt du, und dann sich wundern, dass die Leute. Ich bezweifle das ja gar nicht, dass er damit. Natürlich hat er recht damit. Das Problem ist halt eben wieder, das ist ja das Ding, was unser einer Zuschauer ja mal, wie ich finde, treffend bezeichnet hat, mit Rainer Schauder hat einen Wackelkontakt. Das ist halt eben so dieses Ding. Bei dem einen Kram, da reilt das, aber bei dem anderen Zeug, da versteht das halt eben dann wieder nicht. Nee, ist ja absolut richtig. Ich wollte das nur mal gerade aufgreifen, weil wir es halt gerade eben hatten. Aber genau so ist es halt, ne? Wenn du halt permanent den Leuten halt irgendwie immer alles als Rassismus unter die Nase reibst, dann sagen sie halt irgendwann, ja gut, dann fick dich doch. Dann nehme ich das Wort halt nicht mehr ernst. Ja, auf dem Punkt ist die FDP auf jeden Fall noch nicht angelangt. Also ich habe das Gefühl, das hat den Menschen jetzt ziemlich verstört, dass er da als Rassist bezeichnet wurde. Und vor allen Dingen, wie er dann ja auch noch meint, dass sich da auch den Moderator nicht drum gekümmert hätte. Ja, den letzten Satz finde ich schon stabil. Auch wenn unsere Demokratie es erträgt, die Linke im Bundestag sind ebenso schwer zu ertragen wie andere radikale Parteien. Ja. Das ist doch schön. Ja, willkommen das in der heutigen politischen Debatte, denke ich dann. Also mich würde das überhaupt nicht wundern, dass jemand... Wir haben nur noch radikale Parteien. Alles sind radikal. Ja, also, ja, aber die Linken sind sogar stolz drauf, radikal zu sein. Ja. Wir haben die radikale Mitte, wir haben den radikalen Rechtsflügel, wo jetzt auch die FDP dazugehört. Wir haben die Nachfolgepartei der SED, weißt du? Die Grünen. Nee, das ist ein guter Bandname, Radical Mainstream. Ja. All Center Left. Enlightened All Center. Ja. Das habe ich die Woche gesehen, die Fischhook-Theorie, dass quasi die Linke ist die Mitte, dann kommst du über die Zentristen. Und dann macht das Ganze wie bei so einem Anglerhaken oben den Bogen und da sind dann die Rechten. Ja, also das hat der Chris Reagan hatte das getweetet. Irgendwie auch mit dem Kommentar, das sei wohl ungefähr das Behindertste, was er je gesehen hätte. Ja, 3 Stunden 40 Minuten. Meine Fresse. Ja, ich glaube, dann hüpfen wir jetzt das andere Fenster mit den 20 Tabs. Nächste Woche machen wir vielleicht noch ein bisschen länger. Also, wir müssen noch mal gucken. Wir fangen vielleicht nächste Woche schon um 16 Uhr an, aber es wird noch besprochen. Und ja, müssen wir noch mal gucken, was wir. Mega-Wahl-Riesen-Marathon. Da so für euch noch kredenzen können. Ja, Junior da draußen, lasst euch nicht gendern! Genau, lasst euch nicht gendern oder divers managen oder so. Oder niggern. Außer von uns. Oder niggern, ja. Lasst euch nicht niggern? Genau. Genau, liebe Niggerinnen und Nigger. Liebe Nigger. Unsere Gäste waren heute der Mammon vom Mammon Magazin. Danke für die Einladung. Und ja, und bei mir im Kanal immer, ne? Also ich mache so ungern Werbung. Ne? Also ich überzeuge. Aber der Mann macht gute Videos, schaut euch das an. Ja, genau. Und auf der anderen Seite saß der Taksim. Ja, es war mir ein innerer Reichsparteitag und spätestens in der Woche nach der Wahl kommt dann auch mein erstes Video. Vielen herzlichen Dank. Okay, dann würde ich sagen, überlegt euch, was ihr wählt bis nächste Woche, weil wir fragen das dann ab. Ja, genau. Und immer dran denken, Wahlzettel unterschreiben. Nee, das darfst du nicht sagen. Das ist Wählertäuschung ist per Strafgesetzbuch verboten. Und auch bitte nicht kein Selfie machen, nicht den Wahlzettel fotografieren und auch euch nicht dabei filmen. Das ist offiziell verboten worden. Mittlerweile. Ja, das war natürlich nur ein Witz mit der Unterschrift. Das macht ihr bitte nicht. Genau, weil es den Wahlzettel ungültig macht und das bleibt auf jeden Fall noch drin. Bitte schickt uns nicht die Polizei. Satire. Oh, ja. Klingelstreich. Ah, ja. Ja. Tschüss.